Park im Komplex von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 3. Der untere Systemraum. Der Vormittag war schon fast vorüber und die Mittagsstunde rückte rasch näher. Ohne deshalb noch weitere Zeit zu vergeuden, fragte Herr S. den jungen, bis jetzt doch eher schweigsamen Gunther Granewald nach dem Systemraum für die Sicherheitstechnik und ob denn auch bereits die neue Hardware herbeigeschafft worden sei. Scheinbar überrumpelt von den plötzlichen Fragen, stotterte der junge Mann nur irgendwelche unverständlichen Wortfetzen daher, die wohl irgendetwas mit seinem Auftrag zu tun hatten. Die beiden Männer hießen ihn sich darauf hin, zu beruhigen und langsam zu erklären, wo denn jetzt eigentlich die Überwachungstechnik untergebracht sei. Gunther Granewald gestand je seine Ahnungslosigkeit und meinte nur verlegen, dass er erst Meister Kratke zu Rate ziehen müsse. Dieser sei jedoch, wie bereits erwähnt, bedauerlicherweise verhindert. Der junge Mensch sei doch tatsächlich davon ausgegangen, Herr S. und sein Kollege täten den Weg schon kennen. Das Ziel, ja, nicht aber den Weg, denn der Weg liegt im Verborgenen und wolle erst beschritten werden. Nachdem er sich mit seinem Kollegen Tom Bergl über das weitere Vorgehen beratschlagt hatte, verständigten sie sich darauf, getrennt nach dem Systemraum die Überwachungstechnik zu suchen, um nach 15 Minuten wieder an Ort und Stelle zusammenzutreffen. Nach dem Öffnen und Schließen zahlreicher Türen in dem Kellergeschoss des Distriktes, in welchem besagter Raum zu finden sein müsse, erreichte Herr S. bereits sehr erschöpft und auch etwas verstimmt eine größere, alarmgesicherte Doppeltüre, die jedoch mit der erlangten Zutrittskarte sich problemlos öffnen ließ. Der Systemraum für Überwachung und Sicherheitstechnik war gefunden. Und schon nach kurzem Umsehen wurde Herr S. auch auf die Palette mit verpackten Boxen gewahr und erkannte in ihnen die neuen FSI-Module für die Kameras. Zufrieden mit sich selbst, holte rasch den Kollegen und den Hausmeistergehilfen herbei und sie machten sich an die Arbeit. Die Zeit schien jedoch, wie so oft, gegen die kleine Gruppe zu arbeiten und zu aller Ungemach ließ sich um 1:15 auch noch plötzlich der Vorgesetzte von Herrn S. blicken, um den Fortschritt der Arbeit höchst selbst zu inspizieren. Ende des 3. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Muka-shi-muka-shi, yasashi, wakamono to utsukushi shoujo.